Hello, good morning and another good morning to you. Hallo, guten Morgen und einen weiteren guten Morgen dir. So Paul is throwing everything that he posted about on the garbage heap. Paulus wirft also alles, womit er geprahlt hat, auf den Müllhaufen. Because he wants to have an intimate experience with Jesus. Weil er eine intime Erfahrung mit Jesus haben möchte. And then he says, it's all like a pile of manure to me now. Und dann sagt er, das alles ist für mich jetzt wie ein Haufen Mist. So that I may be enriched in the reality of knowing Jesus Christ. Damit ich bereichert werde durch die Realität, Jesus Christus zu kennen. And embrace him as Lord in all of his greatness. Und ihn als Herrn in all seiner Größe erfassen kann. Guys. Leute. We have to come to the place. Wir müssen an den Punkt kommen. Where we know. Outside of Jesus, there's no boasting. Dass wir wissen, dass es außerhalb von Jesus kein Rühmen gibt. Recently, I said to a whole lot of people. Kürzlich sagte ich zu etlichen Leuten. I said, you guys like to spend time with me. Ihr verbringt gern Zeit mit mir. You guys like to be near me. Ihr seid gern in meiner Nähe. But can I tell you something? Aber darf ich euch etwas sagen? If it would not be for Jesus, you would not want to sit in a room with me. Not even for 30 minutes. Wenn Jesus nicht wäre, würdet ihr nicht einmal 30 Minuten lang mit mir in einem Raum sitzen wollen. Because I would not be a nice person. Weil ich kein netter Mensch wäre. I would be a terrible, terrible man. Ich wäre ein furchtbarer Mann. So our boasting has to be Jesus Christ, hello? Unser Rühmen muss also einzig und allein Jesus sein. But not only that, you have to remind yourself all the time. Aber nicht nur das, du musst dich auch immer daran erinnern, if I post in myself my achievement, it steals intimacy with Jesus. Dass wenn du dich deiner selbst und deiner Errungenschaft rühmst, dann raubt dir das die Intimität mit Jesus. You want to embrace Jesus in his greatness? Du möchtest Jesus in seiner Größe erfassen? Then put everything that you've posted about on that garbage heap. Dann wirf alles, womit du dich gerühmt hast, auf den Müllhaufen. And now he continues to emphasize what he's talking about here. Jetzt spricht er weiter darüber, was er hier hervorheben will. My passion is to be consumed with him. Meine Leidenschaft ist es, von ihm verzehrt zu werden. And not to cling to my own righteousness based in keeping the written law. Und mich nicht an meine eigene Gerechtigkeit zu klammern, die auf dem Halten des geschriebenen Gesetzes beruht. Now, look. Schau. Evangelical Christians today, they're not boasting in keeping the law. Evangelikale Christen prahlen heutzutage nicht damit, das Gesetz zu halten. But they're boasting on keeping their own man-made laws. Aber sie rühmen sich, ihre eigenen menschengemachten Gesetze zu halten. It's all over the world. Es geht nur um die Welt. I give you a simple example. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. I've met so many people that have followed a philosophy and a teaching. Ich habe so viele Leute getroffen, die einer Philosophie und Lehre gefolgt sind. That a Christian couple must not kiss until the day of the wedding. Dass ein christliches Paar sich bis zum Hochzeitstag nicht küssen darf. Only after they're married they are going to give each other the first kiss. Erst nachdem sie getraut wurden, dürfen sie sich den ersten Kuss geben. Guys, you don't have an idea. Du hast keine Ahnung. How many couples have told me in such a proud way. Wie viele Paare mir voller Stolz erzählt haben. I did not kiss my wife until after we were married. Ich habe meine Frau nie vor der Hochzeit geküsst. I never kissed a woman until after we were married. Ich habe keine einzige Frau vor meiner Hochzeit geküsst. And you know, they say with such a prideful attitude like, hey, I'm better than those who kissed. Und sie sagen das mit solch einer hochmütigen Haltung nach dem Motto, hey, ich bin besser als die, die sich geküsst haben. Look, this is self-righteousness. Das ist Selbstgerechtigkeit. Whenever we think we are better than others or more right with God than others, immer wenn wir denken, dass wir besser als andere oder richtiger vor Gott als andere sind, because we have performed better than others, it's called self-righteousness. Weil wir es besser gemacht haben als die anderen, dann wird das als Selbstgerechtigkeit bezeichnet. And Paul said, Paulus sagt, my passion is to be consumed with him. Meine Leidenschaft ist es, von ihm verzehrt zu werden. And not to cling to my own righteousness. Und mich nicht an meine eigene Gerechtigkeit zu klammern. So in simple words he's saying, if I cling to my own righteousness, I can't cling to him. Einfach ausgedrückt sagt er also, wenn ich mich an meine eigene Gerechtigkeit klammere, dann kann ich mich nicht an ihn klammern. Many, many, many, many years ago. Vor vielen, vielen Jahren. God said to me, Reinhard, you have to constantly choose. Sagte Gott zu mir, Reinhard, du musst dich ständig entscheiden. Do you want me to justify you or do you want to justify yourself? Möchtest du, dass ich dich rechtfertige Oder möchtest du dich selbst rechtfertigen? Both does not work. Beides funktioniert nicht. If I justify you, then you will be really just. Wenn ich dich rechtfertige, dann bist du wirklich gerecht. But if you want to justify yourself, aber wenn du dich selbst rechtfertigst, then you have to live with your own self-justification. Dann musst du mit deiner eigenen Selbstgerechtigkeit leben. It is so deeply ingrained into the human nature. Es ist so tief in der menschlichen Natur verankert, that we always want to cling to our own righteousness. Dass wir immer an unserer eigenen Gerechtigkeit festhalten wollen. My friend. Mein Freund. It doesn't matter how well you've performed. Es ist egal, wie gut du warst. What matters is how well Jesus performed for you. Was zählt ist, wie gut Jesus es für dich gemeistert hat. And Paul, who was perfectly righteous because he did everything right, Paulus, der völlig gerecht war, weil er alles richtig machte, he realized, I have to throw this out. Merkte, ich muss das alles über Bord werfen. No more. Schluss damit. I need to cling to Jesus and I can't cling to my own righteousness. Ich muss mich an Jesus klammern und kann nicht mehr an meiner eigenen Gerechtigkeit festhalten. And then he says, my only righteousness will be his. Dann sagt er, meine einzige Gerechtigkeit wird die seine sein. Based on the faithfulness of Jesus Christ. Die auf der Treue Jesu Christi beruht. The very righteousness that comes from God. Genau die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. I have a question for you. Ich habe eine Frage an dich. If your righteousness comes from God, that means you didn't do anything to get it. Wenn deine Gerechtigkeit von Gott kommt, du also nichts dafür getan hast, sie zu erhalten. What does it mean? Was heißt das dann? It means that if you try to do something to be righteous, you're not righteous anymore. Es bedeutet, wenn du versuchst, etwas zu tun, um gerecht zu werden, bist du nicht mehr gerecht. It means that God has literally imparted his own righteousness to you because of Jesus. Es bedeutet, dass Gott dir buchstäblich seine Gerechtigkeit übertragen hat durch Jesus. And Paul said, I'm so desperate. Paulus sagt, ich sehne mich so sehr. To have no other righteousness but the one that God has imputed to me through Jesus Christ. Nach keiner anderen Gerechtigkeit als der, die Gott mir durch Jesus Christus übertragen hat. Do you know how many people have this terrible belief? Weißt du, wie viele Leute den schrecklichen Glauben haben? That God answers their prayers because they do everything right. Dass Gott ihre Gebete erhört, weil sie alles richtig machen. They pray right. Sie beten richtig. They go to church. Sie gehen in die Gemeinde. They give right. Sie geben richtig. They fast right. Sie fasten richtig. And they think that now this gives them a status with God. Und sie denken, dass ihnen das nun einen Status bei Gott verschafft. Ah, surely now I'm right with God. Ah, sicher bin ich jetzt mit Gott im Reinen. And then they come to me and say, why didn't God answer my prayer? I did everything right. Und dann kommen sie zu mir und beklagen sich, warum hat Gott meine Gebete nicht erhört? Ich habe doch alles richtig gemacht. Well, the reason why God didn't answer your prayer is because you did everything right. Der Grund, warum er deine Gebete nicht erhört hat, ist, weil du alles richtig gemacht hast. Because God does not answer any prayers because we do right, but because Jesus did right. Denn Gott antwortet nicht auf Gebete, weil wir etwas richtig gemacht haben, sondern nur, weil Jesus alles richtig gemacht hat. Once we understand that we are in Christ Jesus and his righteousness has been given to us as a free gift. Sobald wir verstehen, dass wir in Christus Jesus sind und seine Gerechtigkeit uns umsonst als Geschenk gegeben wurde, we will come boldly before the throne of God without any fear and worry. Werden wir mutig vor den Thron Gottes kommen ohne jegliche Angst und Sorgen. We have to keep reminding ourselves, I am righteous because Jesus gave it to me. Du musst dich immer daran erinnern, ich bin gerecht, weil Jesus mir das geschenkt hat. See you guys tomorrow. Bis morgen.